Liebe Eltern und Geschwister, weint nicht mehr über mich, sondern weint um euch und eure Kinder. Ich bin froh, dass ich von eurem gequälten Leben nichts mehr sehe. Und wer nur eine Überfahrt zusammenbringt, der gehe ohne Sorge fort. Was hier fehlt, ist das gesellschaftliche Leben, was so manchem in Deutschland sein Verderben ist. Hier ist man sicher vor Beamten, Landräten, Landschützern und Polizeiagenten. Überhaupt von all den Schandvögeln ist man hier befreit. Jeden Tag danken wir dem lieben Gott, dass er uns aus der Sklaverei gleichsam ins Paradies geführt hat. Dies wünsche ich auch meinen lieben Freunden und Brüdern und Schwestern von Herzen gerne, die doch in Deutschland gleichsam unter Löwen und Drachen wohnen und jeden Augenblick fürchten, von ihnen verschlungen zu werden. Nach Amerika, eine Geschichte der Auswanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika im 19. und 20. Jahrhundert. Buch 1, Deutschland. Kapitel 1, die alte Welt. Meine Ausgaben übersteigen meine Einkünfte. Mehr als 10 Gulden für Steuern von einem kleinen halben Häuslein und einem morgenschlechten Feldes. Liebe Familie, wer hier gesund ist und immer arbeitet, verdient in einem Jahre so viel, wie er in 5 in Deutschland bei euch macht. Die Armut treibt uns fort. Wir ernähren uns von erfrorenen Kartoffeln, welche voriges Jahr auf den Äckern liegen geblieben sind. Liebe Mutter, lieber Vater, hier ist alles grün. Viele Berge und noch mehr Wälder. Obstbäume sind hier Gott weiß wie viele. Und in den Wiesen und Wäldern läuft das Vieh, besonders Rinder, umher, als ob es keinen Herrn hätte. Und Vögel sind da, so schön, das könnt ihr nicht glauben. Hier wäre es schön für einen, der romantische Gegenden gern hat. Für Oheim Heinrich ist das die schönste Gegend, die sich denken lässt. Wenn in Schorndorf nicht bald eine Änderung gemacht wird, so wandert die halbe Stadt aus. Vom Oberamtmann an bis auf den Bettelvogt drückt alles auf den Bürger und der Bürger darf nicht sprechen. Wenn man vor die Beamten kommt, so gibt es ein Donnerwetter über das andere. Habe ich noch ganz vergessen zu erzählen, was es hier für schöne Früchte in Amerika gibt. Wir essen jeden Tag Pfirsiche, Melonen und Bananen. Viele gehen mit Schaufeln hinaus und graben nach Erdbirnen unter dem Schnee, damit sie etwas zu essen haben. In der Kirche wird alle Sonntag eine Fürbitte eingelegt wegen der Hungersnot und der großen Teuerung. Auch das Futter für das Vieh ist rar geworden, sodass immer noch mehr Stück und vor allem Kühe gemetzgert werden. Mehr als 5 Millionen Deutsche verlassen in weniger als 100 Jahren ihr Heimatland, um in Amerika eine neue Existenz zu gründen. In dieser Zeit schreiben sie ca. 280 Millionen Briefe nach Hause. Die meisten handeln vom besseren Leben jenseits des Atlantik. Ja, ich kann euch gewiss sagen, Amerika ist ein gutes Land. Es ist eins von den besten Ländern, die es gibt. Da kann ein jeder wohl sein gutes Auskommen haben. Und treffen in der Heimat meist auf unzufriedene, ja verzweifelte Verwandte und Bekannte. Ich bin Witwer, habe 7 Kinder und bei meiner Inventur ungefähr 2500 Gulden im Vermögen gehabt. Jetzt habe ich 600 Gulden. Ich sehe voraus, dass ich in wenigen Jahren der Stadt zur Last falle und da habe ich gedacht, ich will lieber in Amerika mein Brot verdienen, als mich füttern zu lassen. Ich bin von jeher fleißig gewesen und habe gut gewirtschaftet, aber es ist immer weiter heruntergegangen. Wer hier ein Handwerk kann, zum Beispiel Schreiner, Schuster oder Maurer, die werden hier gesucht und gut bezahlt. Die positiven Berichte aus den USA ermutigen viele, den für die damalige Zeit enorm aufwendigen und gefahrvollen Schritt zu tun, die Heimat verlassen und in eine ungewisse Zukunft gehen. Die meisten werden von wirtschaftlicher Not und gleichzeitiger Aussichtslosigkeit auf eine bessere Zukunft getrieben. Ich gehe, solange ich noch etwas habe. Die Abgaben sind zu groß. In einem Jahr hätte ich nichts mehr. Die erste große deutsche Auswanderungswelle beginnt 1816. Es gehen vor allem Menschen aus Süddeutschland. Sie befinden sich zwar im Besitz von Land, doch die Parzellen sind fast immer so klein, dass sie nicht ausreichen, um die Familien zu ernähren. Die meisten Menschen sind gezwungen, gleichzeitig ein Handwerk auszuüben. Landwirtschaftlicher Besitz wird grundsätzlich unter den Erben geteilt, unter den männlichen Erben geteilt. Das trägt dazu bei, dass über viele Generationen hinweg die einzelnen landwirtschaftlichen Besitztümer immer weiter aufgeteilt werden und am Ende der einzelne Bauer kaum mehr in der Lage ist, von seinem einzelnen Feld zu leben, sodass zunehmend stärker eben die Notwendigkeit besteht, andere Erwerbsmöglichkeiten zu finden. Andere Erwerbsmöglichkeiten gibt's aber nicht. Handwerk, Handel stagniert eher und eine industrielle Entwicklung gibt es vor dem 19. Jahrhundert nicht. Das heißt, Migration, Wanderung sind dringend notwendig, um überhaupt in irgendeiner Weise den Lebensunterhalt verdienen zu können. Ein weiterer Grund ist eine offensichtliche Willkür der Behörden, der man sich schutzlos ausgeliefert fühlt. Mein Schultheiß hat mich sehr gedrückt und mich namentlich zweimal in den Turm gesperrt, weil ich nicht bei der Jagdfrohen erschienen bin. Was mir unmöglich gewesen ist, da ich jedes Mal an einer Fußkrankheit, welche ich mir im russischen Feldzug durch Frost zugezogen, da niedergelegen bin. Der Schultheiß hat es eben auf mein Verderben abgesehen. Einzig deswegen gehe ich fort. Und es gehen noch mehrere aus diesem Grund. Der Schultheiß und der Bürgermeister halten zusammen, denn sie sind Vettern. Und die anderen Magistratspersonen halten auch mit, weil sie alle zusammen verwandt sind. Verzweiflung und Verachtung für die Heimat haben bei einigen ein solches Maß angenommen, dass sie selbst bei polizeilicher Befragung und mit gleichzeitigem Blick auf das Schiff, das sie in die neue Welt bringen wird, kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Lieber ein Sklave in Amerika als weiter Bürger von Frankfurt sein. Die Zeit vor 1871 ist geprägt von einer langen Phase, in der notwendige Reformen immer wieder verschleppt werden. Die große Chance, nach dem Ende der napoleonischen Kriege einiges von dem, was in Frankreich an Bürgerbefreiung und Bürgerrechten eingeführt wurde, zu übernehmen, wird nicht genutzt. Im Gegenteil. Alle Reformansätze werden wieder zurückgezogen, selbst in den Gebieten westlich des Rheins, wo die Bauernbefreiung schon sehr weit fortgeschritten ist. Doch die Menschen haben für eine ganz kurze Zeit ein Gefühl davon bekommen, was es heißt, freier und unabhängiger zu leben. Und dieser Traum wird wieder zerstört. Aber sie wissen jetzt, wie es sein könnte, und sie wissen auch, dass es in Amerika so ist. Für viele stellt sich daher die Frage, warum soll ich denn dann weiter hier bleiben? Wir befinden uns in einem Land, in dem große Teile der Bevölkerung über viele Jahrzehnte Not leiden, weil es zu wenige Erwerbsmöglichkeiten gibt und Missernten die Situation noch verschlimmern. Die beginnende Industrialisierung bietet zwar zunehmend mehr Erwerbsmöglichkeiten, trägt aber auch dazu bei, dass viele Menschen in traditionellen Gewerben ihre Existenzgrundlage verlieren. Zusätzlich drückt die Steuerlast und auch das Gefühl der Unfreiheit trägt zur Unzufriedenheit der Menschen bei. Diese starke Auswanderungswelle 1816, 1817 hat auch mit dem Ende der napoleonischen Kriege zu tun und der Tatsache, dass insbesondere Südwestdeutschland, den zentralen Auswanderungsraum, zu diesem Zeitpunkt die Menschen durch 20 Jahre Kriegszüge verarmt sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass es 1816 ein Jahr ohne Sommer gibt. Im Jahre 1815 explodiert der Vulkan Tambora im fernen Indonesien. Der Ausbruch ist so gigantisch, dass sich dichte Aschewolken rund um den Erdball verteilen, die eine dramatische Abkühlung des Weltklimas auslösen. Sie ist auch in Europa deutlich zu spüren. Der Sommer des folgenden Jahres 1816 geht als Schneesommer in die Geschichte ein. Es sterben viele Leute, besonders Kinder unter 6 Jahren, sterben viel. Größere haben den Keuchhusten, meine sind Gottlob verschont geblieben. Aber der Hunger plagt sie arg, was ärger ist als eine Krankheit. In Feldstätten sollen dieser Tage einige Leute tobsüchtig geworden sein vor Hunger. Sie haben gesagt, jetzt regne es Manna wie Weiland zu Moses Zeiten in der Wüste. Sie seien auch hinausgegangen, es zu holen. Aus Amerika hingegen trifft ein stetig ansteigender Strom von Berichten ein, in denen Verwandte und Bekannte, die den Schritt in die neue Welt bereits getan haben, dort wie im Paradies zu leben scheinen. Lieber Vater, wie wir gehört haben, ist es bei euch so teuer, dass ihr es nicht gut fertigbringt. Ich wollte wünschen, ihr wärt alle bei mir, dann ging es auch euch gut. Hier haben wir viel zu essen. Wenn ich in 4 oder 6 Wochen genug verdient habe, schicke ich es euch, dass ihr euch helfen könnt. Ich kann nicht mehr schreiben, wenn ich euer Elend betrachte in Deutschland. Mir kommt das Weinen. Die massiv einsetzende Auswanderung überrascht die deutschen Behörden zu Beginn überfallartig. Das königlich-württembergische Staats- und Regierungsblatt stellt im Februar 1817 fest: Die seit einiger Zeit in mehreren Gegenden sich zeigende Auswanderungssucht scheint neuerlich in einem solchen Grade zuzunehmen, dass sie nicht nur dem Staat verderblich zu werden, sondern auch eine große Anzahl von Staatsbürgern samt ihrer Familien in unabsehbares Elend zu versenken droht. Die Zahl der Wanderungslustigen, gelockt durch Werber, welche goldene Berge versprechen, mehren sich täglich und hierunter finden sich auch sogar mehrere Soldaten im Wahne, dadurch von aller Kriegspflicht ohne weiteres loszukommen. Ministerium des Inneren, Geheimer Rat. Und lässt folgenden Beschluss allen Ämtern eröffnen: Dass von nun an kein Reisepass mehr nach Amerika und daher alle diesseitigen oder höheren Auswanderungserlaubniserteilungen nach Amerika, soweit solche noch nicht realisiert, das heißt insofern die betreffenden Individuen noch nicht abgegangen sind, als nichtig geschehen anzunehmen. Den Schiffsleuten, welche in öffentlichen Blättern bekannt gemacht haben, dass sie Auswandernde nach Amerika mitzunehmen bereit seien, ist bei schwerer Strafe zu untersagen, irgendeinen der diesseitigen Untertanen zum Transport aufzunehmen. Parallel zu den Verboten lässt man Informationsschreiben verfassen, in denen die Auswanderungswilligen durch dramatische Schilderungen der Gefahren der Seereise, der Risiken einer ungewissen Zukunft und einer allgemein drohenden Verderbnis durch die Auswanderung abgeschreckt werden sollen. Allein die Warnungen fruchten nicht, wie der bekannte Nationalökonom Friedrich List, der 1817 Befragungen unter Auswanderungswilligen im Auftrag der württembergischen Regierung durchführt, an seinen Auftraggeber meldet. Sie glauben nicht die Beschwerden der Reise und dass sie auf der Seefahrt als Ware behandelt werden. Sie wissen es ganz gewiss, dass man in Amerika den Morgen Ackers um 6 Gulden kauft, Vieh die Menge vorrätig ist, dass man anfangs genug Kredit hat, dass die Früchte gut abgesetzt werden, dass selbst der Tagelöhner 1 Gulden täglich zurücklegen kann und so weiter. Alles dieses wissen Sie aus Briefen von Auswanderern. Die Auswanderung nach Amerika wird von den meisten deutschen Regierungen zunächst sehr kritisch betrachtet. Sie möchten ihre Schäfchen lieber im Lande behalten. Doch recht schnell wird ihnen die praktische Seite der Auswanderungswelle klar. Wenn die Menschen gehen, ist die Armenpflege nicht länger für sie verantwortlich und das spart eine Menge Geld. Amtsdeutsch klingt das so. Offenburg, den 5. Februar 1817. Noch liegen vielleicht 150 bis 200 der gleichen Auswanderungsgesuche bei uns vor. Alle sind mit dem Antrag der Ämter und Ortsverbände auf Bewilligung unterstützt, da die aufgezeichneten, gerade die ärmsten oder mitunter auch die nicht im besten Rufe stehenden Individuen der betroffenen Gemeinden sind. Die ärmsten oder mitunter auch nicht im besten Rufe stehenden Individuen sind allerdings fast nie in der Lage, die Kosten für die Reise selbst aufzubringen. Um sie dauerhaft loszuwerden, müssen die Behörden ihnen erst einmal unter die Arme greifen. Gemeinderatsprotokoll von Klein-Heppach, verhandelt am 3. Juni 1857 vor dem versammelten Gemeinderat und Bürgerausschuss. Die ledige Friederike Kaiser, welche im Besitz eines ganz geringen Vermögens ist, 2 uneheliche Kinder hat und sich bereits wieder in gesegneten Umständen befindet, erschien und trug vor, dass sie entschlossen sei, mit ihren Kindern eine Reise nach Nordamerika zu machen. Da aber ihr Vermögen zu schwach sei, so bitte sie, dass ihr ein Beitrag zu dem erforderlichen Reisegeld aus der Gemeindekasse verwilligt werden möge. Hierüber hat man sich beraten und in Betracht ihrer Armut und dass deren Kinder wahrscheinlich in kurzer Zeit der Gemeinde zur Last gefallen wären, wurde sofort gefasst der Beschluss, der Bittstellerin zu Reisekosten 45 Gulden aus der Gemeindekasse zu bewilligen und den Gemeindepfleger, sie auszubezahlen, zu legitimieren. Schon einen Tag später hat die ledige Friederike Kaiser das Geld und macht sich mit ihren Kindern auf die Reise. Doch der bewilligte Betrag reicht nicht aus und so kommt die Angelegenheit bereits 12 Tage später noch einmal vor den Gemeinderat. Verhandelt am 15. Juni 1857 vor dem versammelten Gemeinderat und Bürgerausschuss. Friederike Kaiser, ledig, welche bereits 2 uneheliche Kinder hat und mit dem 3. in Schwangerschaft sich befindet, hat mit ihren Kindern am 4. Juni des Jahres eine Reise nach Amerika angetreten, welcher wegen Mangels an Reisegeld 45 Gulden aus der Gemeindekasse verwilligt worden sind. Heute kam ein Schreiben mit dem Inhalt, dass die Kaiser mit ihrer Familie noch in Arve-Grasse sitze und sie nicht die nötige Überfahrtkost anzuschaffen imstande sei und wenn man ihr nicht sogleich weitere 25 Gulden schicke, so gehe das Schiff ab und ihr bleibe nichts übrig, als mit ihren Kindern verarmt in ihre Heimat zurückzukehren. Hierüber hat man sich beraten und nach langem Kränken, was das Beste sei, wurde wohl oder übel beschlossen, für das liederliche Subjekt noch einmal 25 Gulden nebst 15 Kreuzern Portokosten aus der Gemeindekasse aufzuopfern und den Gemeindepfleger zum Ausbezahlen zu legitimieren. Die Aussicht auf eine nachhaltige Entlastung der Gemeindekassen überwiegt die Angst der Behörden vor dem Verlust von Steuereinnahmen. Die Massenauswanderung entwickelt sich zum Export der sozialen Frage. Obwohl das Gros der Auswanderer nicht zu den ganz Armen in der Bevölkerung gehört. Es gehen vor allem die Menschen fort, die langfristig keine wirtschaftliche Perspektive sehen, die aber durchaus noch in der Lage sind, die Reise selbst zu finanzieren. Die meisten deutschen Staaten erlassen zwischen 1820 bis 1840 Freizügigkeitsgesetze, die den Menschen ermöglichen, sich zum ersten Mal frei bewegen und das Land auch verlassen zu können. Sie müssen dazu allerdings die Entlassung aus dem Untertanenverband beantragen. Die unterzeichnete königliche Regierung bescheinigt hierdurch, dass die Entlassung aus der preußischen Staatsangehörigkeit erteilt worden ist. Diese Entlassungsurkunde bewirkt für die ausdrücklich darin benannte Person mit dem Zeitpunkt der Aushändigung den Verlust der preußischen Staatsangehörigkeit. Trier, Königlich Preußische Regierung. Damit ist der Weg frei und nach Amerika wird ein Ruf, der durch Deutschland schallt und sich immer weiter verbreitet. Schon bald gehen sie in Scharen, Tagelöhner, Dienstmädchen, Kleinbauern mit zu wenig Land, Handwerker, Leinenweber. Ein ganz erheblicher Teil der Bevölkerung, vor allen Dingen der sogenannten unterbäuerlichen Bevölkerung, also Kleinst- und Kleinbesitzer, Tagelöhner, Pächter, lebt ganz wesentlich von der Produktion von Tuchen, vor allen Dingen von Leinentuch. Mit dem frühen 19. Jahrhundert kommen in dieser Region zunehmend stärker industrielle Konkurrenten auf, vor allen Dingen die Industrialisierung im Textilbereich. Das ist ja der erste Bereich, der sich überhaupt industrialisiert. Die industrielle Konkurrenz, die Baumwollprodukte, die jetzt aus England kommen, überschwemmen den Markt und verdrängen diese ländlichen Konkurrenten, die jetzt plötzlich vor nichts stehen und nach neuen Perspektiven suchen, die es nicht in der Landwirtschaft gibt, die es nicht im Gewerbe gibt, die es zu diesem Zeitpunkt auch nicht in der Industrie gibt. Denn Deutschland ist ohne Zweifel ein Spätkomma in der Industrialisierung. Und Wanderung, der Versuch, Lebensunterhalt durch eine Arbeitswanderung zu erwerben, ist dann ein ganz wichtiger Bereich. Viele suchen den Weg über den Atlantik. Ankommen, das wissen die meisten, werden sie nicht unbedingt in einer großen, unbekannten Fremde, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit in den Armen vertrauter Menschen. Lieber Vater, liebe Mutter, ihr hättet die Freude sehen sollen, mit der man uns empfangen hatte. Die Tante und ihre Schwestern waren allein zu Hause. Sogleich machte man Feuer und eine Mahlzeit. Eine solche hat man bei uns an der Kirchweihe nicht. Wir haben uns sehr erstaunt, als man uns zehnerlei Spießchen und Gebäckwerke auf den Tisch stellte. Wir haben gemeint, man wollte uns bloß heute zur Ankunft so aufwarten. Allein, es war immer so und ist bis heute so geblieben. Wenn sich euer Geschäft nicht rentiert, so verkauft, wenn ihr könnt, und kommt zu uns und kauft euch eine Farm. Was sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang ist, Amerika wird bekannter. Migrationen verlaufen in der Regel in die Gebiete, in denen es schon Pioniere gibt, in denen man Kontakte hat. Man geht am liebsten dorthin, wo bereits Bekannte, Verwandte zu finden sind. Ewig unvergesslicher Freund. Erkläre, wenn du mir schreibst, so viel du kannst. Die Reisekosten zu Land und See und alles, was mir nützlich sein könnte. Besonders, ob es wahr ist, dass Knaben, die im 14. oder 15. Jahr in die Lehre kommen und bis zum 20. Jahr darinnen bleiben, den Vater nichts kosten und so vom Meister mit Handwerksgeschirr und Kleidern ausstaffiert werden. Und ob man Mädchen wie die meinigen bald in Diensten gut unterbringen kann. Mein Sinn ist noch immer der gleiche. Ich wünsche, wenn du mit der Zeit dort ein Haus bauen solltest, ein Nachbar in deiner Umgebung zu sein. Ich wollte bei deinem Abschied viel mit dir reden, konnte aber nicht. Das Herz schmolz mir wie Wachs beim Feuer. Sie können feststellen, dass in diesem Zuge der Auswanderung in die USA es zu regelrechten Kettenwanderungen kommt, ganz ausgeprägte Wanderungstraditionen festzustellen sind, die dazu führen, dass in der Regel in den Siedlungszonen in den USA die verschiedenen Zuwanderergruppen stark homogen sind. Sie können in Missouri bestimmte Counties finden, in denen die Menschen in der Regel im Umkreis von 100 Kilometer um Osnabrück herum angesiedelt sind. Einem der Auswanderungszentren im 19. Jahrhundert überhaupt. In den 1830er Jahren leben im Osnabrücker Raum 1% aller Menschen des Deutschen Bundes. Aber 7% aller Auswanderer aus diesem Gebiet kommen aus dem Osnabrücker Raum. Und Sie können feststellen, dass eine ganze Anzahl von nordwestdeutschen Dörfern über den Atlantik hinweg verpflanzt werden, die teilweise dann auch den Namen bekommen. Wenn man sich diese Dörfer anschaut, stellt man fest, die Menschen, die dort siedeln, kommen in der Regel aus Gebieten, die in Deutschland auszumachen sind, als Gebiete, die Heiratskreise darstellen. In diesem Zeitraum, in den 1830, 1840, 1850er Jahren, heiratet man, wenn man der ländlichen Unterschicht entstammt, höchstens im Umkreis von 30 Kilometern. In der Regel siedeln also hier Menschen, die aufgrund von verwandtschaftlichen bzw. aufgrund von bekanntschaftlichen Verbindungen sehr eng miteinander verflochten sind. Und das trägt dazu bei, dass diese Auswanderer kein Gefühl der Fremdheit haben. In diesen Siedlungszonen in Missouri, aber auch beispielsweise in den städtischen Siedlungszonen, etwa in New York, wo es ja auch ein Little Germany gibt, ist der Grad der Konzentration von Einwanderern so hoch, dass sie über weite Strecken des 19. Jahrhunderts hinweg keine englischen Sprachkenntnisse haben müssen. Sie können bei Verwandten, bei Bekannten in einem Laden arbeiten, der von Deutschen besucht wird. Sie können auf einer Farm arbeiten, die einem Verwandten, Bekannten gehört, wo sie überhaupt nicht in die Verlegenheit kommen, Englisch sprechen zu müssen. Es gibt hunderte von deutschsprachigen Zeitungen. Sie sind nicht darauf angewiesen, englische Presse zu lesen. Sie haben als deutsche Auswanderer den ganz großen Vorteil, und das kann man sicherlich als Vorteil sehen, dass sie faktisch in eine Schutzzone hineinkommen, in der der Kontakt mit den Einheimischen, die sowieso in diesen Zonen vergleichsweise selten einzutreffen sind, sehr, sehr selten ist. Es gibt diese Verbindungen, und diese Verbindungen werden auch immer stärker ausgeprägt. Und es dauert sicherlich 2 oder 3 Generationen, bis dann aus diesen Deutschen Amerikaner geworden sind. Die Menschen in Deutschland, die nach Amerika wollen, wissen häufig also bereits, wo sie hingehen können und dass sie dort jemand treffen werden, den sie kennen und der ihnen in der Anfangszeit behilflich sein kann. Lieber Bruder, es ist eine traurige Reise hierher, aber ein fröhliches Ankommen. Wir singen Vivat Vereinigte Staaten in Amerika. Liebe Schwester, wenn du hier wärst, so würdest du von dem zeitlichen Kummer und Sorgen entlassen sein, lebst nach der Gesundheit. Wer sich und seine Familie aus der Armut reißen will, der komme nach Amerika. Liebe Schwiegereltern, es mag euch vielleicht hart dünken, auch die beiden jüngsten Kinder nach Amerika ziehen zu sehen, aber verwehrt es ihnen nicht. Es ist besser hier, für alle beiden. Macht sie nicht zu Sklaven in Deutschland, denn dann jeder, der nach Amerika kommt, bereut, dass er so lange in Deutschland gewesen ist. Und so wird es auch Christian und Friederike gehen. Fragt mal meine Frau und Christine, ob sie wieder nach Deutschland wollen, so würdet ihr die Antwort erhalten, das fällt uns gar nicht ein. Liebster Bruder, ich glaube, dass es für dich besser wäre hier als in Deutschland. Wenn du Lust hast, hierher zu kommen und es dir sollte an Reisegeld fehlen, lass es mich wissen. Und ich werde es dir sogleich schicken und du kannst so lange bei uns bleiben, wie es dir gefällt. Mit der Zeit wird es einigen allerdings zu viel, den stetigen Strom der Neuankömmlinge zu betreuen. Liebe Frau, also Vorsicht ist die Mutter der Porzellanschränke. Meine Adresse soll deshalb nicht bekannt werden, weil an jeder, der herkommt, geholfen sein will und oft auch muss. Einem namens Grebenstein aus Kirchhain, ein Unteroffizier meines Bruders, wie auch einem namens Bödiker, Amtssekretär, und seinem wackeren Sohn, ein Landstreicher, habe ich schon helfen müssen, soweit ich konnte. In einer Stadt, wo 160.000 Menschen wohnen, ist das nicht so leicht möglich und doch stößt man alle 2 Minuten auf einen Kurhessen. Also such alles fernzuhalten, damit solches Gesindel mir vom Halse bleibt.